Mein Mann hat acht Jahre in Mexiko gearbeitet. Er war in Mexiko und er hat in Puebla, wo ich wohne, wo ich gewohnt habe, hat eine Betonfabrik, das ist richtig? Mhm. Betonfabrik? Ja, sí. Mhm. Er arbeitet als Maschinenbauingenieur bei ThyssenKrupp. Und ja, die Firma von Deutschland sollte in Mexiko, genauso wo ich wohne, ein bisschen eine Stunde bei weg, eine große Betonfabrik machen. Und das ist ein großes Projekt. Es ist nicht ein Monat, oder das dauert nicht ein Monat, eine Woche, sondern drei Jahre, vier Jahre. Weil sie beginnen mit dem, ja, nichts und müssen das alles bauen. Und meine Eltern haben ein Restaurant. Ein Restaurant in Tecamachalco, so heißt diese Stadt. Und in diesem Restaurant, ich kam jedes Mal nach 17 Uhr, nach meiner Arbeit von Anwalt. Ich kam immer bei mir im Restaurant, um meine Eltern zu helfen, auch essen, weil in Mexiko es gibt immer, wenn du als Frau nicht verheiratet bist, du sollst bei deinen Eltern wohnen. Okay. Das ist auch eine Sache. Obwohl du vielleicht hast du einen Beruf, eine Karriere, kannst du vielleicht eine kleine Wohnung bezahlen. Nein, nein, nein. Und für eine Frau wie meine Mutter niemals. Das war nicht in Idee, dass ich verlasse mein Haus ohne katholische, richtig katholische Feier und heirate. Das habe ich einmal gefragt und sofort, nein. Und drei Tage hat mit mir nicht gesprochen, dann okay. Dann ich bin immer nach der Arbeit zurück nach Hause oder nach Restaurant. Meine Eltern geholfen und ja, essen bei meinem Papi und so, alles. Und dort habe ich den Vater von meinen Kindern kennengelernt. Eine mexikanische Ingenieur hat alle deutschen Kollegen zu meinem Restaurant gebracht, weil er hat gesagt, hier ist das beste Fisch, beste Meerfrüchte. Don Sergio ist mein Vater, der Besitzer. Don Sergio mag das Essen sehr lecker und so. Ja, müssen in diesem Restaurant essen. Ja, und dort hat mein Mann zum ersten Mal mir gesehen. Er sagt immer, das war Liebe an ersten Blick. Und ja, ich denke ja, weil er erinnert immer noch, als ich war mit Verkleid oder mit meiner Kleidung Anwalt und so. Und von diesem Tag bis zum Rest der Zeit in Mexiko, er hat jeden Tag in mein Restaurant gegessen. Und er war einfach so drei Stunden sitzen bleiben, mit einem Bier trinken. Dann habe ich gedacht, ah, dieser Mann ist langweilig und so. Er kommt zum Restaurant und sitzt drei Stunden und er trinkt ein Bier, ist natürlich und so, aber ah, okay. Und dann kommt die mutiger Mexikanerin oder wir sind Latino-Frauen, haben wir mehr Feuer, kann man sagen, oder keine Ahnung, wie war das. Ich habe einfach ihn gefragt, ah, wolltest du eine Michelada trinken? Und er hat mir gefragt, was ist das, was ist eine Michelada? Ich habe ihn erzählt, Michelada ist ein Bier mit Chile, Zitronen und verschiedene Zutaten. Er hat mich selbst gefragt, aber du magst allein? Ich sage, ja, natürlich, ich mache für dich. Du trinkst eine Michelada und ich trinke eine. Ich habe die Michelada an den Tisch gegeben, habe ich, bitte probier das. Er hat das probiert und alles getrunken. Obwohl er hat mir später gesagt, das ist die schlechte Sache, die ich probiert habe. Es schmeckt überhaupt nichts. Es fühlt sich. Es, gracias, Claudia, danke. Ich habe gelacht, weil er hat wie die letzte Tropfen getrunken, obwohl er hat kein Lust, um das zu trinken. Er sagte, nein, das war, es schmeckt nichts gut, also überhaupt nicht. Und ich habe gelacht, habe ich gesagt, okay, dann ich soll dich ein normales Bier einladen. Und er sagt, okay, wir trinken ein Bier zusammen. Oh, Claudia, wir haben fast 20 Bier getrunken zusammen. Und er konnte kein ganz bisschen Spanisch und er konnte kein deutsches Wort, also nichts. nichts von Deutschland gedacht. Habe ich niemals gedacht, dass ja, einiges Tages ich konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Das niemals. Aber ich fand ihn ein super tolles Mann. Tja, das war Liebe. Kann man sagen, Liebe. Habt ihr euch auf Englisch unterhalten? Ja, ein bisschen. Aber mit 20 wir, dann er konnte kein Englisch gut und ich auch nicht. Dann braucht man gar keine Sprache mehr. Aber die Mexikaner, wir reden so viel. Und er hat mir einfach zugehört und gelacht. Ich bin ganz sicher, dass er hat kein Wort verstanden. Aber trotzdem, er hat gelacht und so. Am nächsten Tag, gleiche Geschichte. Und nächsten Tag. Und wir sind in Mexiko 2 Jahre zusammen, als Freunde. Und danach bin ich schwanger von meinem ersten Kind geworden. Das ist hier neben mir. Das war ein Geschenk auch von Gott. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ja, du sollst zurück nach Deutschland. Aber ich habe ihm nicht gesagt, du sollst bleiben hier, weil ich bin schwanger und so. Nein, er kommt zurück nach Deutschland. Und ich hab gedacht, okay, jetzt bin ich schwanger, was soll ich machen? Weiterarbeiten und mein Kind haben und ja. Habe ich meine Mutter gefragt, Mama, jetzt bekommst du ein Enkelkind. Kannst du bitte meine Tochter aufpassen? Ich wusste nicht, das war eine Mädchen, aber mein Kind aufpassen und ich arbeite weiter. Und wie gesagt habe, wenn du hast gute Eltern, das schaffst du alles als Frau. Es muss Unterstück von der Familie, Du musst Leute, die lieb, mehr als alles. Und das, obwohl vielleicht ich habe traurig meine Eltern gemacht, weil der Traum von meiner Mutter war immer vor dem Verheiratet oder vor dem Schwanger ein großer Hochzeit gemacht. Aber hätte ich keine Angst. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist die Situation und ja. Spaziere ich, arbeite weiter und bekomme mein Kind. Aber er hat mich zurück angerufen, Melina, da, ich denke immer noch an dich und so weiter. Und dann, ich habe ihn erzählt, gut, mal, ich war zu Arzt und so. Eine Woche später ist zurück nach Mexiko und hat meine Eltern gefragt, ja, was soll ich machen? Und meine Mutter hat gesagt, du musst verheiraten, ja, mache ich. Und du musst ein große katholische Hochzeit bekommen. Ja, mache ich. Und ja, danach sind meine Schwiegereltern auch geflogen, habe schöne Geschenke mir gebracht, mich voll Liebe. Und wir haben ein sehr tolles Hochzeit gehabt. Sehr tolles Hochzeit. Und dazu ein tolles Kind. Und ja. Alles auf einmal. Sí. Okay. Die Hochzeit war in Mexiko. Sí, in Puebla. Und dann habt ihr euch entschieden, dann doch lieber nach Deutschland zu gehen? Nein, mein Mann hat ein Angebot in San Pedro Sula, Honduras, anderes Land, nicht Mexiko, Honduras, hat ein Angebot von noch eine Betonfabrik machen. Und wir sind in San Pedro Sula fast 3 Jahre auch gewohnt. Oh, okay. In Honduras. Ich wurde zweimal schwanger in Honduras, aber mein Kind ist nicht in Honduras geboren, mein zweites Kind. Mit 7 Monaten Schwangerschaft bin ich zurück nach Mexiko, um mein zweites Kind da zu bekommen. Und danach bin ich in Mexiko viel Zeit geblieben, weil er sollte in andere verschiedene Länder, aber auch in Südamerika arbeiten, Argentina, Venezuela, Peru. Und ich bin, oder unsere Ort war immer in Mexiko, Puebla, wo ich wohne. Danach, wir müssen zurück nach Deutschland. Wir sind nach Deutschland gekommen, zum ersten Mal in 2009. Weil dein Mann musste zurück nach Deutschland. Sí, weil die ganze Baustelle, dass er soll machen oder so, haben Ende oder der Projekt war ein Ende. Aber Gott sei Dank, wir haben sofort ein neues Angebot für Mexiko. In anderer Stadt, in Pachuca. Pachuca, das ist Hidalgo, Mexiko, aber das ist auch in der Nähe von Mexico City und von Puebla, 3 Stunden ungefähr, mit dem Auto 3 Stunden. Und wir haben in Pachuca 3 Jahre auch gewohnt, Mexiko immer noch. Romina hat da die dritte, die Kindergarten, die letzte. Die letzte Jahr Kindergarten, die Kleine hat keinen Kindergartenbesuch, nur hier in Deutschland ein Jahr, weil wir waren immer unterwegs. Aber das fand ich super, mega. Dass ich diese Glück auch verschiedene Länder besuchen kann. Verschiedene, von vielen habe ich die Kultur gesehen, weil wir waren nicht nur eine Woche, sondern mehrere Tage. Kann man sagen, auch Glück, dass alle sprechen Spanisch. Argentina, Venezuela, Honduras. Nur, ich war 3 Monate oder 6 Monate in Österreich mit meinem Mann. Er hat outdoor eine Baustelle, aber die Kinder waren so klein, Babys, dass ich sollte sowieso nicht keine Sprache lernen. Ich soll nur an meine Kinder aufpassen.